soll. Die Taschen sind voll, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt, ich hab ja keine Probleme. Denn was ich dich im Kopf hab, hab ich in den Beinen. Ich bin gesegelt mit dem Erfolg. Klopfe auf Holz, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, was ihr wollt. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt, ich hab ja keine Probleme. Denn was ich nicht im Kopf hab, habe ich im Penis. Die Kettensäge sagt Re-Re wie Chris Brown. Paradox, deutsche Rapper, mein Mann darf nie einer Bitch trauen. Bedien MCs ist routiniert, wie wenn Paul sein Split baut. Hör uns die wechseln Zelt in der Hose, als wärst du in Ficklaune. Ausgesorgt dein Leben lang, Geld für Feeds, ich lehne ab, der Fuchs in einem Hühnerstall. Ich hab ja keine Probleme, Mann. Nicht wie der Rest, guck, dein Idol wird geleitet von Angst der Arme. Ich will sie alle. Wurd geleitet von dem Drang danach, der Sinneskrise. Weil du fort bemerkst, dass du entbehrlich bist. Ehrlich jetzt, ich hab mehr Leben zerstört als die Kardashians. Scott, Desig Flow, ich mach'n Junkie aus dem Märchenprinz. Feine schwitzen, als ob ihnen das Finanzamt auf die Fersen ist. Deine Rollen hässlich, sie lassen sich nur noch decken von hinten. Einmal reingehackt, du hast gleich mehr Dreck am Stecken als Clinton. Nessa Winterkind tötet deine Rapper im Weihnachtswetter. Ewig jung, als wäre ich mit Martin durch die Zeit gejettet, LOL. Dein Leben läuft, wie es soll. Die Taschen sind voll, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt, ich hab ja keine Probleme. Denn was ich dich im Kopf hab, hab ich in den Beinen. Ich bin gesegelt mit dem Erfolg, klopfe auf Holz. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt, was ihr ich wollt. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt, ich hab ja keine Probleme. Denn was ich dich im Kopf hab, habe ich im Penis. Ich weiß, ich bin bei weitem nicht perfekt. Doch mein Ruf wird meinen Leistungen gerecht. Du brauchst Beweise, dann vergleich mal das Gemächt. Na los, Mann, zieh die Hose runter, zeig mal, was da steckt. Siehste, sag ich doch, ich Kohiba, du ne süße Davidoff. Für'n Battle bist du gar nicht in der Lage, darum warte ich noch. Ja, du bist zur Straße und du sagst, du machst dich gerade doch. Du bist einfach steif, als hättest du Cialis in dein Arsch gestopft. Pech gehabt, jetzt geht's ab, guck, wen du belästigt hast. Wenn ich mich vergesse, zieht dich meine kleine Schwester ab. Dreckspack, zum Glück sitz ich grad wieder besoffen an der Bar in der Lobby mit Bademantel und Socken und vergess das. Ich glaub, es wär besser, wenn ich wegkratz, echt mal. Sag mir, dass ich recht hab, wenn ich recht hab. Du hast recht. Ja, ich bin der Schönste und der Schleuste und ich mach dir ne Musik, Mann, davon träumst du, Alter. Mein Leben läuft, wie es soll. Die Taschen sind voll. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt Ich weiß ja nicht, was ihr wollt, ich hab ja keine Probleme. Denn was ich dich im Kopf hab, hab ich in den Beinen. Ich bin gesegelt mit dem Erfolg. Klopfe auf Holz. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt, was ihr ich wollt. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt, ich hab ja keine Probleme. Denn was ich dich im Kopf hab, habe ich im Penis. Ich rap wie nach dem Zaubertrank, frag nach der Formel. Es gibt keine Antwort, MCs jammern wie in Asia. Pornos, was für konstruktive Kritik. Jeder Part ist ein Vorwurf, es könnte sein, ich sterbe, aber begrab mich am Nordpol. Die meisten Rapper, die ihr kennt, sind broke. Sie nagen an Borken, keinerlei Talent. Guck, die Level liegt unter Grad noch in Ordnung. Geh und enttarn dir die Ohren, wenn du den Unterschied nicht geschnallt hast, dein Eins ist sicher. Die Berliner sind die Kurz aus Berlin, Alter. Früher alles grau gewesen, heute alles farbenfroh. Und meine Augen meistens rot wie Super Mario. Läuft bei mir wie Cardio, du läufst mal gerade so. Ich bin wie Savasch auf nem Foto, immer Nase hoch. Steh mir nicht im Weg mit deiner Gegenwehr. Ich bin überlegen bis zum geht nicht mehr. Vom ganzen Leben her. Und immer wenn ich frag, was für ein Mann du bist, sagst du ja, ja, das ist ja wieder Thema, wieder was anderes. Mein Leben läuft, wie es soll. Die Taschen sind voll. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt. Ich hab ja keine Probleme. Denn was ich dich im Kopf hab, hab ich in den Beinen. Ich bin gesegelt mit dem Erfolg. Klopfe auf Holz. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Was ihr wollt.